Fresssucht. Leben heißt Lernen. Lernen heißt, bisher als außerhalb vom Ich empfundene Prinzipien integrieren und ins Bewusstsein hineinnehmen. Die ständige Aufnahme von Neuem führt zur Bewusstseinserweiterung. Man kann geistige Nahrung durch stoffliche Nahrung ersetzen und diese Einverleibung führt nur zur Körpererweiterung. Wird der Lebenshunger nicht durch Erfahrung gestillt, stürzt er in den Körper und meldet sich als Hunger. Dieser Hunger ist aber unstillbar, da innere Leere nicht mit Nahrung ausgefüllt werden kann. In einem früheren Kapitel sagten wir, Liebe ist das sich öffnen und hereinnehmen. Der Fresssüchtige lebt die Liebe nur im Körper, da er es im Bewusstsein nicht schafft. Er sehnt sich nach Liebe, öffnet aber nicht seine Ich-Grenze, sondern nur seinen Mund und frisst alles in sich hinein. Das Resultat wird Kummerspeck genannt. Der Fresssüchtige sucht nach Liebe, nach Bestätigung, nach Belohnung, leider auf der falschen Ebene.